jolly good Holy Spirit morning. Einen fröhlichen guten Morgen im Heiligen Geist. Let's keep talking. Wir werden weiterreden. Look what the Bible says in John chapter 14. Schau, was die Bibel sagt im Johannes 14. 5 and verse 26. 25 und 26. What are you talking about? Erinnert ihr euch, worüber wir reden? Talking about the Holy Spirit is God. Wir reden darüber, wie der Heilige Geist Gott ist. As God, he is omniscient. He knows all things. Und wie Gott ist er omnipräsent und weiß alles. Und weil er alles weiß, müssen wir auch auf diese Art und Weise mit ihm in Beziehung treten. In verse 25 of John 14. Also schau, was Jesus sagt im Vers 25 im Johannes 14. Spoken to you while being present with you. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. But the help of the Holy Spirit, der Beistand aber, der Heilige Geist, the Father will send in my name, den der Vater senden wird in meinem Namen, will teach you all things, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wollt ihr ein kleines Geheimnis wissen? Ich weiß zwar nicht, ob ich es euch verraten möchte. Look at it. Aber schau mal. First of all, the Bible says the Holy Spirit will teach you all things. Erstens, die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns alles lehren will. Why are we Christians so lazy? Wieso sind wir Christen so faul? We don't understand something. Let's ask a question to Reinhard. Wenn wir etwas nicht verstehen, dann sagen wir, lass uns Reinhard fragen. Matthäus. Oder lass uns Matthäus fragen. Ask somebody. Oder irgendjemand halt. Why don't you ask the Holy Spirit? Who will teach you every single thing? Wieso fragt ihr nicht den Heiligen Geist, der euch alles lehren möchte? That's where I've learned things. Und rate mal, wo ich die meine Sachen gelernt habe. Like Joseph Prince, I said, I never listened to one sermon of him. Leute fragen mich immer wieder, magst du Joseph Prince? Und ich sage, ich habe keine Predigt von ihm gehört. Don't listen to anything on the internet. Einfach, weil ich nichts auf Internet höre. Here's where I learn my stuff. Und errate mal, von wo ich meine Dinge weiß. Vom Heiligen Geist. Like almost everything that I know about the new covenant, I've learned from the Holy Spirit. Fast alles, was ich über den neuen Bund weiß, weiß ich vom Heiligen Geist. He teaches me everything. Why don't we trust him to teach us? Wenn er uns ja alles lehrt, wieso vertrauen wir ihm nicht, dass er dies tut? You know, pastors are so Und wisst ihr, Pastoren können so unsicher sein. They control what the people listen. Sie kontrollieren, was die Leute da hören. They say, don't listen to this preacher, don't listen to... Und sie sagen, höre nicht diesem Prediger zu oder höre nicht, was er sagt. A pastor said something that was so painful that I almost walked. Einmal habe ich einen Pastor etwas sagen hören, das mich so geschmerzt hat, dass ich fast aus dem Treffen rausging. Jesus said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no part in me. Er hat eine Bibelstelle genannt, wo darin steht, wenn ihr mich nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, so werdet ihr kein Teil haben an mir. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Und dieser Pastor hat das gesagt. You have to buy his books and listen to his sermons only. Das bedeutet, hat er den Leuten seiner Gemeinde gesagt, dass ihr nur meine Bücher lesen dürft, nur meine Predigten hören dürft. And he said, unless you do this, you will not get his anointing. Und er sagte, wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr nicht meine Salbung haben. Oh, goodness, I was so upset about such heresy. Meine Güte, ich war so traurig über so viel Irrlehre. Actually came to me after that meeting and said, aber jemand kam zu mir nach diesem Treffen und hat mir gesagt, Reinhard, ich möchte auch dein Blut trinken und dein Fleisch essen, weil ich möchte diese Salbung, die du hast. Und ich habe diesen Mann zurückgewiesen. Ever dared to do that. Und ich habe ihm gesagt, mach das ja nicht, wage es nur nicht. Weil das einzige Blut, das wir trinken, ist das Blut Jesus. Das einzige Fleisch, das wir essen, ist das Fleisch von Jesus. Crazy thing. Aber schau, hier ist das Verrückte. Wir wollen immer, dass uns jemand lehrt, uns das sagt. Listen to the Holy Spirit. Anstatt einfach dem Heiligen Geist zuzuhören. So terrified that their sheep, which are not their sheep anyhow, und viele Pastoren haben so Angst, dass ihre Schafe, die gar nicht ihre sind, listen to stuff that's not healthy for Dinge hören, die nicht gut für sie sind. How can we do that? Wie können wir das machen? You know what I tell people? Wisst ihr, was ich Leute sage? Even when I was in leadership of local church. Sogar als ich in der Gemeinde eine Leitungsposition hatte. Und ich habe den Leuten gesagt, think about that. Wenn sie sagten, Reinhard, was denkst du von dem? What do you think about this preacher? Oder was denkst du von diesem Prediger? What do you think about this teaching? Oder was denkst du über diese Lehre? I said, ask the Holy Spirit. Da habe ich ihnen gesagt, frag den Heiligen Geist. He tells you that's fine, then enjoy it. If he tells you that's not right, then learn from him. Wenn er sagt, das ist gut, dann höre es. Wenn er sagt, das ist nicht gut, dann lerne von ihm. No, Jesus said in John 16. Und wisst ihr, Jesus hat im Johannes 16 gesagt, will guide us into all the truth. Dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Und es gibt keinen Prediger auf der ganzen Welt, der uns in alle Wahrheit führen wird. Very, very good Bible teacher. Ich glaube, dass ich ein sehr guter Bibellehrer bin. I honestly believe that. Ich glaube das wirklich. But I'm so aware that my knowledge is only in part. Aber mir ist es sehr bewusst, dass mein Wissen nur stückweise ist. My revelation grows. Und meine Offenbarung wächst. Und da gibt es Dinge, die ich heute verstehe, die ich vor 10 Jahren nicht gewusst habe. Und deshalb folge nicht Reinhard nach, sondern dem Heiligen Geist. Weil deshalb lass ihn dich lehren, dann führt er dich in alle Wahrheit. Mein Wissen ist nur stückweise. Aber sein Wissen ist total und komplett. Lass ihn dich lehren. Er weiß alles. Er führt dich in alle Wahrheit. Lerne mit ihm in Verbindung zu treten. Dann, ja.